Fest. Der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Für euch unterwegs der Stefan aka EBCC in Essen. Euwicon 2012. Bei mir ist jetzt die Laura Dornheim aka @schwarzblond und Mitorganisatorin. Stell dich mal kurz vor. Ich bin Laura bei Twitter und in Wiki und sonst wo unterwegs als Schwarzblond. Ich habe mit diese Konferenz organisiert. Am Anfang war da der Kai noch mit dabei, Kai Gödde, dem wir ganz viel zu Dank verpflichtet sind, der leider krank ist. Wir wünschen ihm alles Gute an dieser Stelle mal. Ja, ansonsten, was soll ich mich denn jetzt vorstellen? Möchtest du von Geburt? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich habe bei Piraten relativ viel in letzter Zeit in wirtschaftspolitischen Belangen gemacht, davor und auch immer noch ein bisschen Kegelclub-Geschichten, ja. Okay, Mitorganisatorin heißt du, ihr seid ein größeres Team. Die werde ich gleich auch alle mal so ein bisschen abklappern. Wie viel seid ihr denn? Ja, wir sind typisch Piraten, keine ganz eng abzugrenzende Gruppe. Ich glaube, es gibt so ein Kernteam von irgendwie so 7-8 Leuten. Der Thomas Küppers, der sich irgendwie hier ums Haus und die Orgas kümmert, der Mirko Alles Wutze, der René, der ganz viel für die Unterkunft und auch hier für die Technik gemacht hat, der Gilles aus der AG Europa, der Thomas Gerwert aus der AG Europa, die mitorganisiert haben, die Lisa aus Köln, die Schatzmeisterin, der wir ganz herzlich danken, weil sie hier ganz viel Geld noch für uns eintreibt. Ja, ich glaube, das ist so der Kern. Und dann gibt's ganz viele Presse-Profi-Helfer und Orga-Helfer und Panel-Ordner und ganz, ganz viel los. Bist du selbst auch in irgendeiner AG aktiv? Ich bin in keiner AG aktiv. Ich bin offiziell Mitglied der AG Wirtschaft. Muss aber gestehen, dass ich persönlich irgendwie irgendwie diese AG-Arbeitsweise ist irgendwie nicht das, was für mich am allerbesten passt. Deswegen mache ich das irgendwie anders. Also eher der Supporter, so ein bisschen. Nö, eher so ein bisschen abtrünnig, würde ich sagen. Okay, du hast vorher wegen der Keynote was ganz Interessantes gesagt. Du hast versucht zu erklären, warum Europa-Wirtschaftskonferenz, wie das entstanden ist. Erzähl das vielleicht auch nochmal unseren Zuhörern. Sehr, sehr gerne. Erstmal freue ich mich natürlich, dass jemand bei der Keynote zugehört hat. Ja, ich habe eingeleitet mit der Frage, dass wahrscheinlich sich viele gewundert haben, warum wir Europa und Wirtschaft zusammenlegen. Für mich hat das nicht nur den einen großen gemeinsamen Nenner, dass es zu beiden wahnsinnig wichtigen Themen noch nichts in unserem Grundsatzprogramm gibt, sondern ganz klar auch einen inhaltlichen Bezug zueinander. Wenn man sich anguckt, irgendwie seit Monaten ist das Thema überall politisch, auch in den Medien, die Eurokrise. Und da haben wir diese beiden Themen, also Europapolitik und Wirtschaftsfinanzpolitik, aufs Engste verzahnt. Deswegen denke ich, macht es schon auch Sinn, dass wir die zusammen behandeln. Okay. Oder gibt's überhaupt Erwartungen? Mit welchem Ergebnis möchte man morgen Abend hier rausgehen? Also mein quasi persönliches inhaltliches Ergebnis, abgesehen davon, dass natürlich hoffentlich die Orga glatt läuft und alle satt werden, ist, dass wir tatsächlich am Schluss irgendwie zumindest, also auf jeden Fall für Wirtschaft und hoffentlich auch für die Europaanträge einfach wissen, welche Anträge wir in Bochum wirklich einreichen wollen, welche die aussichtsreichen sind, wie wir uns für Bochum nochmal vorbereiten, um dann wirklich die Zeit irgendwie effizient zu nutzen und möglichst schnell möglichst viele gute Anträge durchzubringen. Wenn du sagst, in Bochum, reden wir natürlich vom Bundesparteitag. Weißt du zufällig, wann der ist? Wenn mich nicht alles täuscht, 24. und 25. November. Zumindest an dem Wochenende. Ich glaube 25, 26. Aber ich wüsste jetzt auch nicht. Aber an dem Wochenende ist der Bundesparteitag. Ja, Laura, ich glaube, wir werden uns auf alle Fälle nochmal unterhalten. Einfach auch mal zu erfahren, wie ist es denn tatsächlich gelaufen? Wie ist es denn bis jetzt so orgamäßig gelaufen? Gab es irgendwie Probleme oder lief alles ganz gut? Es gab wahnsinnig viele Probleme. Ich hoffe, dass die Teilnehmer möglichst nichts davon mitgekriegt haben. Ein ganz großes Problem war natürlich, dass vor, ich glaube, nicht mal 2 Wochen der Kai relativ kurzfristig komplett ausgefallen ist, was uns einmal natürlich sehr leid tut, aber irgendwie auch für die Orga natürlich auch vieles an zusätzlichen Aufgaben gebracht hat. Wir hatten heute Morgen so die typischen kleinen Probleme mit der Beamer ging nicht und der Stream ging nicht. Aber ich glaube, wir haben also gerade so das Kernorga-Team, wir waren in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr beschäftigt, hier alles noch irgendwie auf die Beine zu stellen. Der René hat last minute noch eine andere Unterkunft organisiert. Ich bin bis jetzt super zufrieden. Wir haben mit minimaler Verspätung gestartet. Vorträge liefen gut. So die erste Runde in Sessions lief, glaube ich, auch ganz gut. das Essen ist super lecker, wir haben hier irgendwie gemütliche Räume, wir haben super Pressebetreuung. Ich bin bisher sehr zufrieden. Ich kann das, glaube ich, soweit bestätigen. Ich bin ja selbst heute auch das erste Mal hier im Unperfekthaus und ich habe mir zwar gewisse Vorstellungen gemacht, aber das, was ich hier vorfinde, ist irgendwie sensationell und ich glaube, ich habe noch gar nicht alles entdeckt. Das Essen ist super, wie du da sagst. Dann schlage ich vor, ich hau dich irgendwann später nochmal an und dann können wir nochmal vielleicht den Tag heute zusammenfassen, morgen vielleicht nochmal. Dann danke ich dir recht herzlich und noch viel Erfolg bei der Orga. Nico Kern, Mitglied der Piratenfraktion Nordrhein-Westfalen, auch in Essen, Unperfekthaus. Herzlich willkommen, Nico. Erzähl mal kurz, was dich heute hierher treibt. Hallo Stefan. Ah, okay. Ich wollte mich hier mal erkundigen, wie jetzt der aktuelle Stand ist in Sachen Europa. Ich denke, das ist hier eine hervorragende Gelegenheit, um sich da auf den aktuellen Stand zu bringen und hier auch nochmal die Kollegen sozusagen face to face zu sehen, die sich jetzt da ja schon geraume Zeit jetzt mit beschäftigen. Das schafft man dann besser als irgendwelche Mailinglisten-Diskussionen nachzulesen oder Sitzungsprotokolle und so weiter. Welche Vorträge hast du denn hier schon besucht? Ich habe mir jetzt Europa, also diese Grunddiskussion zu Europa, habe ich mir angehört und damit diskutiert, wie wir jetzt uns die Vision von Europa da in unser Grundsatzprogramm reinschreiben wollen, welche Grundwerte und so weiter. Mhm. Und weil ich denke, das ist halt sehr wichtig, dass wir da erstmal ein solides Fundament haben. Wir haben ja sozusagen eine rudimentäre Aussage in unserem Programm dazu. Und das soll jetzt hier ja noch etwas ausgebaut und verfeinert werden. Und ich denke, da haben wir jetzt ganz gut uns auf eine ganz gute Formulierung geeinigt, die dann hoffentlich auf dem Bundesparteitag dann auch entsprechend Zustimmung findet. Okay. In der Piratenfraktion übernimmt ja, glaube ich, der Abgeordnete bestimmte Bereiche in irgendwelchen Ausschüssen. Passt das in irgendeinem deiner Ausschüsse dazu oder was hast du da in Düsseldorf zu tun? Ja, ich könnte schon sagen, dass das ganz gut passt. Ich bin Vorsitzender des Europaausschusses im Landtag, also von daher fühle ich mich hier ganz gut aufgehoben. Ja, ist ja prima. Bleibst hier gleich noch ein bisschen, schaust dir noch was an. Hast du noch einen bestimmten Vortrag im Auge? Ich werde jetzt bei der Diskussion jetzt noch weiterverfolgen. Die läuft jetzt noch. Und ja, ich bin morgen auch noch hier. Und ich muss mal gucken, was jetzt noch an Vorschlägen hier auf dem Timetable sind. Da bin ich flexibel. Also ich denke, da hat man immer mehrere Auswahlmöglichkeiten, weil hier immer viele Diskussionen ja auch leider gleichzeitig stattfinden. Da muss man auch mal gucken, wie das dann von der personellen Zusammensetzung läuft. Also ist ja dann immer die Frage, wo gerade spannende Diskussionen ablaufen. Das ist ja meistens auch ein bisschen spontan. Ja, das ist das, wenn viel gleichzeitig passiert, dass man da eben filtern muss, und wo ist jetzt genau, wo passe ich gut hin? Aber ich glaube, das Problem haben alle Piraten. Warst du hier schon mal in Essen im Unperfekthaus? Ja, klar, als NRW-Pirat kommt man ums Unperfekthaus ja nicht rum. Ich weiß nicht, wie viele Diskussionen wir hier schon gemacht haben. Ich freut mich jetzt, dass wir sozusagen diese Location auch für bundesweite Themen nutzen. Ist natürlich praktisch. Die Anreise ist ja überschaubar. Das finde ich ganz angenehm. Ansonsten bin ich ja auch in Potsdam jetzt zum Beispiel gewesen und so weiter. Ist dann schon ein bisschen mit mehr Aufwand verbunden, um dann an Bundesthemen, an Diskussionen um Bundesthemen teilzunehmen. Und ist das hier natürlich für mich natürlich perfekt. Obwohl es unperfekt Haus heißt. Aber ich glaube, das ist ja eben auch der Trick an dem Namen, das so zu nennen. Fühlt man sich hier wohl? Wie findest du das Unperfekthaus so an sich? Ja, ist natürlich einmal schön, dass man hier recht preiswert so eine Veranstaltung durchführen kann. Also kann ich nur empfehlen. Man braucht ein bisschen, um sich hier an die Raumplanung, glaube ich, zu gewöhnen. Das ist etwas verwirrend mit der Aufteilung, weil es tatsächlich dann ein Unperfekthaus ist und ja etwas unübersichtlich. Aber ja, ich denke, das hat man aber auch irgendwie nach ein paar Sessions dann raus, wo man hinlaufen muss. Ja, ansonsten nette Atmosphäre, freundliche Gastgeber hier, schönes, gutes Essen und ja, Getränkeflat ist natürlich auch gern genommen. Ich habe heute gesagt, ich bin das erste Mal hier und ich finde das schon sehr piratig, was hier ist. Also ich glaube, das passt ganz gut zu den Piraten. Stimmt, ja, das ist auch inhaltlich so, liegt das genau auf unserer Linie, ja, mit diesem Essensflat, Getränkeflat und freier Zugang zu den Räumlichkeiten und so weiter. Doch, das passt ganz gut. Ja, genau. Ich habe hier eine Gitarre stehen sehen und da steht ausdrücklich dran, jeder darf die jederzeit benutzen, ohne zu fragen und so lange spielen, bis einer meckert. Und das finde ich genial. Pass auf, dass ich die nicht noch finde. Okay. Alles klar, Nico, dann bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und wünsche noch erfolgreiche anderthalb Tage, sind es ja jetzt noch. Danke, gerne, Stefan. Gut, tschüss. Viel Spaß noch. Der Andreas Graf ist jetzt bei mir, bei Twitter und im Internet wahrscheinlich bekannt als Wintermute. Und er ist ja auch im Orga-Team und hat hier eine ganz, ganz tolle Aufgabe. Stell mal dich ganz kurz vor und dann kommen wir gleich mal auf deine Aufgabe zu sprechen. Ja, hi Stefan. Wie schon gesagt, mein Name ist Andreas Graf und jetzt bin ich bekannt als Wintermute. Und ich bin die Panel-Orga der EuviCon. Bei der letzten Wirtschaftskonferenz in Hamm habe ich einen Großteil der Hauptorga mitgetragen, konnte ich diesmal leider nicht leisten. Das hat der Kai dann gemacht, der leider kurzfristig nur ausgefallen ist. Und mich hat er dann gefragt, ob ich Panel-Orga machen könnte, da ich das letzte Mal schon so gut gemacht hätte. Panel-Orga, was ist das? Eigentlich ist es eine Art Non-Stop-Laufbursche für jedermann. Man sortiert die Teilnehmer in die entsprechenden Vorträge, Slots etc. pp. Ein und schaut, dass sie ihr entsprechendes Räumchen finden und dass sie einen Beamer haben und so weiter und so fort, dass sie halt gut versorgt sind von der Technik. Man ist so eine Art Kommunikationsschnittstelle. Ich habe noch zwei nette Helfer, das ist der Jonas und der Axel. Die haben immer so ein Schild, da steht quasi eine Raumnummer drauf und die führen dann die Leute zum Raum hin. Weil wer das Unperfekthaus hier kennt als Location, der weiß, dass die schon mal sehr verwinkelt sein kann und dann findet man seinen Raum nicht. Ja, und deswegen haben wir diese Schildleute, die dann da irgendwie durch das Haus laufen und sich die Leute einfangen. Aber das, diese Panel-Orga hast du ja bestimmt in irgendeiner Form vorbereitet oder war das so eine spontane Geschichte? Also im Prinzip habe ich das letzte Mal schon mal in Hamm gemacht auch. Dort waren es halt nur weniger Räume, überall sehr viel weniger Stockwerke verteilt. Deswegen habe ich diesmal auch ein paar Helfer mit dabei. Viel Vorbereitung ist es eigentlich nicht. Ich war gestern Abend schon auch im Unperfekthaus beim Orga-Gespräch. Hab geschaut, welche Räume sind es, wie sind die ansortiert, wo müssen am besten intelligenterweise Wegschilder hin, dass die Leute wissen, okay, da vorne geht's lang in Richtung meines Slots, da möchte ich was über Europawirtschaft oder was auch immer hören. Und dann finden ihre Räumlichkeiten. Hinzu kommt, dass man im Zweifelsfall, falls eine Runde in eine Diskussion sich zerstreitet, dass man da auch reinspringt und als Moderator dienlich ist. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel in einem der großen Hauptslots moderiert, eine Rednerliste geführt und darauf geachtet, dass sich die Leute nicht gegenseitig an eine Gurgel gehen. Das machst du morgen auch noch oder nur heute? Das mache ich morgen auch noch. Ich bin das ganze Wochenende hier und habe auch sonst nichts weiter vor, scheinbar. Scheinbar, ja gut. Das heißt, du wirst dir hier keine Beiträge wirklich anhören können. Leider kommt man dazu selber so gut wie nie. Ich habe natürlich gerade die Diskussion verfolgt, die ich dann auch geleitet habe. Habe selber nie einen Standpunkt in solchen Diskussionen. Ich lege immer Wert darauf, dass ich dann neutral bin. Mache ich eigentlich immer, wenn ich irgendwas Organisatorisches mache, sei es Wahlleitung oder wie jetzt hier Panel-Orga, da mische ich mich selber nicht in die Thematik mit ein. Aber ich nehme das alles mit und freue mich eigentlich auch darüber, dann beide Seiten relativ aus einer neutralen Position heraus bewerten und beobachten zu können, wie es im Diskussionsverlauf dann manchmal auch in Richtung einer Seite kippen kann. Ja, das stimmt. Das kriegt der Pirat durchaus mal hin. Alles klar, wenn du nichts mehr zu sagen hast oder hast du was zu sagen? Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich freue mich einfach, dass die EuviCon gut gelaufen ist bis jetzt und ich hoffe, dass wir den zweiten Tag auch noch gut rumbekommen. Genau, wir sehen uns morgen bestimmt noch. Einen schönen Abend, schönen Tag morgen wünsche ich dir. Und ansonsten setzt euch einfach mit den Wirtschaftsprogrammen auseinander, die für Bochum als Anträge reinkommen. Meiner Meinung nach haben hier sehr viele Leute sehr viel gute Arbeit geleistet und die haben es dann verdient, dass man sich mit der Arbeit auch auseinandersetzt und dann in Bochum vernünftig abstimmt und nicht erst dort 30, 40, 50 Mann am Mikro stehen hat. Schönes Schlusswort, danke ich dir, Andreas. Viel Spaß noch, tschüss. Thomas Küpper ist wieder bei mir. Der Tag ist rum. Du sitzt jetzt hier im Raucherraum und lässt dich jetzt mal ein bisschen gehen sozusagen. Wie war es denn heute? Ja, es war geschäftig. für die Teilnehmer. Von Orga-Seiten recht ruhig, wirklich also recht ruhig. Es sind keine Malheure oder irgendwas Größeres passiert, was man ja normalerweise dann abfangen musste, was meinen Tag sehr ruhig gestaltet hatte. Hat alles sehr gut funktioniert, wirklich die Organisation war sehr gut. Ja, inhaltlich wurde hier jede Menge gesprochen. Ja, die Teilnehmer sitzen noch hier jetzt in anderen Gruppen, haben sich durchs Gebäude verteilt und diskutieren hier noch drüber. Vom Wahlkampfstrategien über, wir hatten draußen nochmal eine ziemlich interessante, fruchtsame Diskussion, Finanztransaktionssteuer und zum Beispiel Alternativkonzepte dazu. Ja, und da kann man einfach so rundum sagen, soweit ich das jetzt hier auch das Stimmungsbild gehabt habe, waren die alle sehr, sehr zufrieden, hat organisatorisch sehr gut geklappt. Kein Gemecker gehört, das ist schon mal eine gute Sache. Ne? Den Eindruck hatte ich auch. Ich werde morgen mal auch anfangen, den einen oder anderen zu befragen, wie es ihnen hier gefällt, damit man auch mal so ein Feedback bekommt. Hast du zufällig schon irgendeine Zahl im Kopf, wie viel denn heute da waren? Also es waren über 100 Teilnehmer da. Wir hatten 97, also es gibt hier so Bändchen, ja. Wir kriegen immer 100 Stück pro Tag und wir haben 97 verkauft. Das ist wirklich viel. Dann gibt es noch ein paar Teilnehmer, die selber unten, das ist eine öffentliche Veranstaltung, können sie auch hier selber zur Kasse gehen. Also ich würde schätzen, dass über 120 Leute über den Tag verteilt hier waren. Ist ja doch ein kleiner Erfolg und zeigt ja auch, dass die Euvicon auch angenommen wird und dass das auch tatsächlich auch für den Bundesparteitag im November durchaus Früchte tragen könnte. Ja, das denke ich schon. Ne? Also die Basis wird hier über eine Vielzahl von wirtschaftspolitischen und europapolitischen Positionen halt abstimmen. Ne? Morgen gehen wir nochmal ran. Da wird es auch nochmal ein paar interessantere Sachen, geben. Ein interessantere ist nicht richtig. Gibt dort ein paar andere Sachen, also die ein anderes Bild abstrecken. Hier ging es heute primär zum Beispiel auch um Grundsatzanträge, um verschiedenste andere Positionen. Morgen gehen wir nochmal rein und gehen nochmal zum Thema nochmal BGE, also bedingungsloses Grundeinkommen rein. Dann werden wir auch nochmal eine Diskussion, die wir vielleicht auch hier in der Kleinstgruppe ansprechen, was mit Europa und Sozialsystem und irgendwas ähnliches drüber diskutieren. Das wird morgen sein. Das wird auch nochmal sehr, sehr spannend werden. Da geht's dann weiter. Wir haben jetzt erstmal Halbzeit. Ne? Halbzeit. Und ich glaube, verdiente Halbzeit. Ein bisschen Ruhe heute Nacht finden. Morgen geht's wieder los. Wie viel Uhr? Ja, also hier sein muss ich in Essen. Müssen wir so ab 9 Uhr. Ne? Dann bauen wir hier einfach alles aus. Morgen wird wesentlich entspannter sein, weil eigentlich alle Räume schon stehen. Wir hatten heute das Glück, dass ein Raum, den wir schon mal vorbereiten konnten, weil morgen, wir haben jetzt nicht so, dass wir feste Räume haben, sondern wir haben zwei Räume, die wechseln. Ja, das liegt halt an dem Imperfekthausen, wie das hier organisiert ist. Und der Termin war halt sehr starr. Den haben halt die Wirtschaftsleute untereinander ausgedudelt und Europaleute untereinander ausgedudelt. Und dann ist es halt so, dass wir halt wenig Spielraum hatten, was die Gestaltung ist. Und dann muss man natürlich das nehmen, was man nehmen kann. Weil zum Beispiel beim Barcamp Bundestag hatten wir halt den Vorteil, dass wir halt ein sehr großes Kontingent an Räumen schon mal im Vorfeld nehmen konnten und das festmachen konnten. Hier mussten wir ein bisschen stückeln. Das haben wir dann doch schon mal so alles soweit geregelt. Ne? Also das heißt, morgen geht es hier im Prinzip so wie heute auch 10 Uhr ankommen und um 11 Uhr geht es, glaube ich, los oder so. Richtig, ne? Genau. Gut, Thomas, dann eine schöne Nacht. Lass dir noch gut gehen. Wir sehen uns morgen wieder. Ja, vielen Dank. Ne? Tschüss. Tschüss. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.